Die FPÖ hat ein Übervaterproblem. Was seid ihr schon ohne mich, ventiliert Jörg Haider mit Hinblick auf Umfrageergebnisse und zieht sich verschnupft nach Kärnten zurück, nachdem eigene Parteifreunde in seinem Bagdad-Besuch keine diplomatische Weisheit erkennen konnten. So saß also Haider in Klagenfurt, wie einst Algibiades in Sparta, und wartete darauf, dass die Athener ihn zurückrufen. Und die sind schon emsig dabei. Haider wurde bereits wieder an der Donau gesichtet. Aus Wien Anke Mai. Um 3:30 am Nachmittag hat sich der Bundesvorstand der Freiheitlichen in einem Wiener Nobelhotel zum Krisenrat versammelt. Einziges Thema: die Ankündigung Jörg Haiders, sich aus der Bundespolitik zurückzuziehen. Das war am Freitag. Inzwischen allerdings spekulieren die österreichischen Medien bereits wieder über einen Rückzug vom Rückzug. Tatsächlich war der frühere FPÖ-Chef schon gestern nicht mehr ganz so entschlossen wie noch am Tag davor. Er stellte via Zeitungsinterview Bedingungen für seine Rückkehr. Unter anderem verlangt er eine geschlossene FPÖ. Die allerdings wirkte in den letzten Tagen alles andere als das. Und entsprechend schlecht gelaunt war auch FPÖ-Chefin Susanne Ries-Passer kurzfristig von ihrem USA-Aufenthalt zurückgekehrt. Sie werde wieder für Ordnung in der Partei sorgen, erklärte sie vor dem Treffen mit der FPÖ-Spitze. Ich finde, das ist eine der unnötigsten Situationen, die wir je gehabt haben, weil hier aus nichts aus einer Mücke ein Elefant gemacht wurde zum Schaden der Partei. Verantwortlich für diesen Schaden ist in den Augen der meisten freiheitlichen Politiker Fraktionschef Peter Westenthaler. Er hatte nach einigen Differenzen mit Jörg Haider diesen aufgefordert, sich aus der Bundespolitik herauszuhalten und die freiheitliche Regierungsmannschaft arbeiten zu lassen. Der Ex-FPÖ-Chef nahm diese Aufforderung zumindest am Freitag wörtlich und kündigte sichtlich gekränkt seinen endgültigen Rückzug an. Wie endgültig die Entscheidung ist, wird sich heute Abend zeigen. Allerdings haben sich inzwischen die meisten FPÖ-Funktionäre zu Wort gemeldet und mehr oder weniger deutlich gesagt, dass sie auch weiterhin eine aktive Teilnahme Haiders an der Bundespolitik wünschen. So etwa der Salzburger FPÖ-Landesvorsitzende Karl Schnell. Ich glaube auch, es muss jedem bewusst sein, wenn Jörg Haider, der diese Partei groß gemacht hat, nicht mehr bundesweit in Aktion tritt, dass das der Partei sicher nicht gut tut. Schließlich haben Umfragen ergeben, dass die FPÖ ohne Jörg Haider nur noch bei etwa 10% der Stimmen liegen würde. Eine weitere Regierungsbeteiligung nach den nächsten Nationalratswahlen wäre damit so gut wie ausgeschlossen. Auch eine Spaltung der Freiheitlichen, wie sie heute früh durch einige österreichische Zeitungen kolportiert wurde, streiten die meisten Mitglieder des FPÖ-Vorstandes ab. Die Kronenzeitung hatte vermutet, Haider könne eine Art Kärntner Flügel der Freiheitlichen gründen, nach dem Vorbild der CSU in Deutschland. Niederösterreichs FPÖ-Vorsitzender Achatz dazu: Die FPÖ wird sich nicht spalten. Wir werden auch in den nächsten Tagen dem Jörg Haider das Gefühl geben, dass er Freunde hat. Jedenfalls mehr als Feinde. In der FPÖ und in der österreichischen Öffentlichkeit wird nun nicht mehr über Haiders umstrittene Irakreise oder über seine ausländerfeindlichen Äußerungen vom Aschermittwoch diskutiert, sondern nur noch über die Machtkämpfe in der Partei. Möglicherweise könnten Fraktionschef Westenthaler oder auch Finanzminister Grasser sogenannte Bauernopfer dafür werden, dass Haider bleibt, wird spekuliert. Vielleicht löst sich am Abend aber auch alles in Wohlgefallen auf, das jedenfalls mutmaßen Opposition und Koalitionspartner ÖVP, wie etwa der oberösterreichische Landeshauptmann Püringer. Ich vermute aber eher, dass es eine der vielen inszenierten Selbstdarstellungen ist und dass man jetzt Haider anflehen wird, doch auch bundespolitisch aktiv zu bleiben und dass er sich, wenn nicht sofort, in absehbarer Zeit wieder umstimmen lässt.